Der sterbende Vater aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der sterbende Vater. Ein Vater hinterließ 2 Erben: Christoffen, der war klug, und Görgen, der war dumm. Sein Ende kam, und kurz vor seinem Sterben sah er sich ganz betrübt nach seinem Christoph um. »Sohn«, fing er an, »mich quält ein trauriger Gedanke. Du hast Verstand, wie wird dir's künftig gehen? Hör an, ich hab in meinem Schranke ein Kästchen mit Juwelen stehen. Die sollen dein. Nimm sie, mein Sohn, und gib dem Bruder nichts davon.« Der Sohn erschrak und stutzte lange. »Ach, Vater«, hub er an, »wenn ich so viel empfange, wie kömmt alsdann mein Bruder fort?« »Er«, fiel der Vater ihm ins Wort, »für Görgen ist mir gar nicht bange, der kömmt gewiss durch seine Dummheit fort.« Ende von »Der sterbende Vater«.